Tautogo Diplom-Podcast Nummer 5 vom 19. September 2005. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen Karlsruhe. Eine neue Woche und ich bringe euch den zweiten Teil über meinen Studiengang Mediasystemdesign. Ich habe euch letztes Mal schon ein bisschen erklärt, dass Mediasystemdesign ganz viel mit Teamarbeit zu tun hat und ganz viel mit Projektarbeit. Es gibt diese Semesterprojekte, P1 im dritten Semester, P2 im vierten Semester, wo man jeweils in einem Team von 3 Leuten und dann in P2 in einem Team von 6 bis 7 Leuten ein Projekt bearbeitet, das alle 3 Hauptfächer, nämlich Design, Wirtschaft und Informatik, zusammenbringt. In meinem Fall war das im dritten Semester eine Webseite zum Thema Selbsthilfegruppe. Wir haben, ich weiß überhaupt nicht mehr für was, für irgendwas haben wir eine kleine Webseite gebaut mit PHP und MySQL-Anbindung im Dreierteam. Im vierten Semester ging es dann in einem Sechser-Team um ein Blackboard. Genau, so war das. Blackboard ist ein Management, E-Learning, was auch immer System, was die FH Darmstadt teilweise benutzt, um online Kurse zu verwalten, Materialien zur Verfügung zu stellen für die einzelnen Kurse in Fachbereichen und so bla. Und da ist ein absolut grauenvoll und wirklich schlecht gemachtes System. Und unsere Aufgabe, die wir bis zum Schluss nicht, die irgendwie bis zum Schluss nicht genau definiert war, war, sich mit diesem System auseinanderzusetzen und zu gucken, wie man es verbessern und erweitern kann. Genau, und das macht man ein Semester lang mit 6 Leuten, wovon und wo nicht mal die Betreuer genau wissen, was denn eigentlich die Aufgabe ist. Das war dann nicht so brillant. Genau, im Hauptstudium, das heißt 6. und 7. Semester, gibt es dann ein Jahresprojekt. Das bedeutet, das Projekt geht über 2 Semester. Und auch wieder im großen Team. Also in meinem Fall waren es 6 Leute. Passiert aber auch mal, dass es 7 bis 8 Leute sind. Das ist eine sehr herausfordernde Sache, so mit so vielen Leuten im Team zu arbeiten. Gerade wenn du auch kein Geld dafür bekommst und dich irgendwie so motivieren musst. Da sind echt, also so Konflikte sind schon vorprogrammiert. Gerade wenn man auch mit Leuten zusammenarbeitet, die man noch nicht so gut kennt oder so. Ganz einfach, weil der eine sagt, ich habe so und so viel Zeit, ich möchte so und so viel Zeit an dem Projekt arbeiten. Der andere sagt, ich kann nicht so viel Zeit arbeiten, weil ich muss auch noch irgendwo Geld verdienen, um zu überleben. Und ja, und schon ist das Verhältnis von zwischen den verschiedenen Leuten, was ihr Arbeitseifer angeht, sehr unterschiedlich. Und es kommt zum Konflikt. Deswegen hat unser Fachbereich sogar extra einen Teampsychologen, zu dem die Teams gehen können, irgendwie, wenn es... Die meisten gehen hin, wenn es gar nicht mehr geht, aber man kann auch durchaus vorher hingehen und sich beraten lassen, wie man seine Teamkommunikation verbessern kann. Genau, also entscheidendes Ding bei Mediasystem sein, Teamarbeit. Das Lustige ist, als ich mich dann für mein Praxissemester, was im 5. Semester stattfindet, beworben habe und gesagt habe, dass ich schon ganz viel im Team gearbeitet habe und da viel Erfahrung habe, ich eigentlich nicht mehr viel erzählen brauchte, weil es die Leute schon so beeindruckt hat. Weil es wohl heute immer noch sehr ungewöhnlich ist, dass Leute, die von der Uni kommen, die vielleicht viel Spezialwissen haben und sich in Bereichen gut auskönnen, aber teammäßig immer noch nicht viel drauf haben. Es immer noch schwierig ist, wenn sie mit anderen zusammenarbeiten wollen, wenn sie Kompromisse eingehen müssen, wenn sie vermitteln müssen. Und also Mediasystemdesigner haben da überhaupt kein Problem mit, weil sie es gewohnt sind. Ich habe es bei mir sogar so gemacht, dass ich versucht habe, bei den meisten Projekten immer mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Also nicht immer mit den gleichen, oder irgendwie mit meinen engsten Freunden, sondern auch immer mal zu gucken, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich noch gar nichts gemacht habe. Einfach um auch diese Erfahrung stärker zu machen, mit neuen Leuten arbeiten zu müssen. Und gerade in dem letzten, in dem Jahresprojekt, hat sich das als unheimlich gut herausgestellt, weil ich ein sehr, sehr cooles Team hatte, dem es richtig viel Spaß gemacht hat. Was man dann am Ende auch am Ergebnis gesehen hat, weil wir ein richtig, richtig gutes Projekt hingestellt haben, wo wir zumindest unsere Betreuer sehr beeindruckt haben. Und was vor allem in der Bearbeitung auch richtig viel Spaß gemacht hat. Wenn meine Diplomarbeit zu Ende ist, dann bin ich Diplom-Media-Systemdesigner und dann kann ich eigentlich überall arbeiten, wo in irgendeiner Form Teams Medien bearbeiten. Das kann die Standard-Medienagentur sein, wo ich Projekte leiten kann, die sich um Webseiten, um Mediensysteme, um im Filmbereich oder sowas kümmern. Das kann aber auch irgendwie eine Filmproduktion sein, das kann im großen Unternehmen sein, wo es irgendwie eine Medienabteilung gibt oder sowas. Überall da, wo neue Medien oder Medien mit Interfaces bearbeitet oder erstellt werden, fühlt man sich als Mediasystemdesigner zu Hause. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu meinem Studiengang, dann schaut auf die Webseite www.media.fh-darmstadt.de. Wenn ihr noch direkt Fragen habt, wenn euch der Studiengang interessiert, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an johannes.kleske@gmail.com. Das war's für heute. Wir hören uns demnächst wieder. Einen schönen Tag noch.